Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Manche tun es nicht. Erster Teil. Die beiden jungen Herren, sie gehörten dem englischen höheren Staatsdienst an, saßen in ihrem perfekt ausgestatteten Eisenbahnabteil. Die Ledergurte zum Öffnen der Fenster waren jungfräulich neu. Die Spiegel unter den neuen Gepäckablagen so makellos blank, als hätten noch nicht viele hineingeschaut. Die üppig schwellenden, wohlbemessenen Polster der Sitze in Scharlachrot und Gelb trugen ein verschlungenes, zierliches Drachenmuster nach dem Design eines Kölner Geometers. Das Abteil roch schwach und etwas klinisch nach einem teuren Lack. Tietjens erinnerte sich, früher schon einmal gedacht zu haben, der Lauf des Zuges sei so ruhig und sicher wie erstklassige britische Wertpapiere. Und obwohl er schnell fuhr, hätte jedes Schwanken oder Rumpeln über den Schienenstößen, außer in der Kurve vor Tonbridge oder über den Weichen in Ashford, wo dergleichen Unregelmäßigkeiten erwartet und zugestanden werden, McMaster veranlasst, darin war Tietjens sich sicher, einen Brief an die Eisenbahngesellschaft zu schreiben. Vielleicht hätte er sogar an die Times geschrieben. Tietjens gegenüber saß McMaster. Etwas klein geraten. Konservativer, liberaler, ein Whig. Mit gepflegtem, ausgezwirbeltem schwarzen Bart, wie ein etwas kleinerer Mann ihn tragen möchte, um seine bereits keimende Bedeutsamkeit noch etwas zu unterstreichen. Mit einer scharfen Nase, kräftigen, gleichmäßigen Zähnen, einem weißen Schmetterlingskragen von Porzellan nach Glätte, einer von einem goldenen Ring gehaltenen Krawatte, stahlblau, mit schwarzen Tupfen, denn sie sollte, wie Tietjens wusste, zu seinen Augen passen. Tietjens hegte eine sehr tiefe Zuneigung für McMaster, ja sogar Dankbarkeit. Und von McMaster darf man annehmen, dass er diese Gefühle erwiderte. Christopher Tietjens war ein Konservativer. Ein Tory. Ein Konservativer. Und da es ihm auch missfiel, sich umzuziehen, trug er bereits auf der Reise seine großen braunen Golfschuhe mit den dicken Nähten und gewaltigen Nägeln, saß auf der Polsterkante, nach vorn gebeugt, mit auseinandergestellten Beinen, auf jedes Knie eine riesige weiße Hand gestützt, und hing seinen Gedanken nach. Er war 26 und trug in einer für Leute aus Yorkshire typischen, unbekümmerten und schmuddeligen Weise körperlich sehr massig mehr Gewicht mit sich herum, als sein Alter rechtfertigte. Als Tietjens jüngst eine schwierige Zeit durchzustehen hatte, 4 Monate lang bis zum Auszug seiner Frau, die mit einem anderen Mann auf den Kontinent zu gehen gedachte, hatte McMaster einen Platz eingenommen, den kein anderer hätte ausfüllen können. Wirst du die Ehe auflösen? Und Christopher Tietjens hatte geantwortet, nein. Nur ein Lump würde eine Frau der Tortur eines Scheidungsprozesses aussetzen. Es muss Rücksicht auf das Kind genommen werden. An jenem Morgen beim Frühstück, 4 Monate waren vergangen, hatte Tietjens einen Brief von seiner Frau erhalten. Darin bat sie, ohne die geringsten Zeichen von Zerknirschung, wieder von ihm aufgenommen zu werden. Sylvia bittet mich, sie zurückzunehmen. Sie hat genug von Perrone und der Bretagne. McMaster hatte die Hand um den Hals der Brandy-Karaffe aus geschliffenem Kristall gelegt und sagte, nimm mal ein bisschen hiervon. Wirst du sie wieder zurücknehmen? Ich denke ja. Der Brandy floss die Kehle hinab und wärmte ihm die Brust. Du solltest noch einen nehmen. Tietjens antwortete ja, danke. Tut mir leid, dich mit meinen unappetitlichen Geschichten zu belästigen. Tut mir leid. Wie sich das wohl auf dich und im Amt auswirken wird? Im Amt? Doch, überhaupt nicht. Man glaubt, sagte McMaster, dass Sylvia sich auf dem Kontinent um ihre Mutter, Mrs. Satterthwaite, kümmert. Und was mich betrifft, ich sehe es gerne. Er biss seine kleinen, kräftigen Zähne zusammen. Ja, ich sehe es gern, wenn du dieser Frau die Nase so richtig in den Dreck drücken würdest. Bei Gott, ja, das wünsche ich mir. Sie hat genug angerichtet. Jetzt sagte Tietjens, ich verstehe, wahrscheinlich ist Mrs. Satterthwaite verreist, um Sylvias Rückzug zu decken. Sie ist eine kluge Frau. Kluge Frau. Wenn auch ein Aas, hol's der Teufel. Ich weiß nicht mal, ob das Kind von mir ist. Diese letztere Mitteilung war es, die McMaster so heillos schockiert hatte. Das Kind war ein 7-Monats-Kind gewesen und ziemlich schwächlich, und die unbeholfene Zärtlichkeit, die Tietjens ihm bezeigte, war so auffällig, dass McMaster sogar ohne diesen Albtraum sich von dem Anblick, den die beiden ihm boten, angerührt gefühlt hatte. So etwas gehört eher in eine Kategorie von Vertraulichkeiten, in die ein Mann nicht etwa seinesgleichen einweiht, sondern die er nur gegenüber Anwälten, Ärzten oder Geistlichen äußert, die eben nicht ganz als richtige Männer zählen. Ich stehe übrigens dafür, dass man nicht darüber spricht. Man spricht nicht darüber. Natürlich nimmt ein Mann, wenn er ein Mann ist, eine Frau, wenn er eine haben will. Aber auch hier gilt, man spricht nicht darüber. Man spricht nicht darüber. Obwohl es ihm am Ende zweifellos besser ginge und er besser dastehen würde, hätte er es erst gar nicht getan. Wie es ihm sicherlich auch besser bekommen würde, den zweiten Whisky-Soda nicht zu trinken. Der Zug näherte sich Ashford und wurde langsamer. McMaster holte fahrig seine Koffer und Schläger aus dem Gepäcknetz, was er normalerweise einem Gepäckträger überließ. Und Tietjens mochte ein Zug auch bereits in einen Bahnhof einfahren, so blieb er bis zu dessen völligem Stillstand regungslos wie ein Felsblock sitzen. Auf dem Bahnsteig strebten, behütet von hochgereckten beladenen Dienern, Frauen in wundervollen Zobelumhängen mit purpurnen oder roten Schmuckkoffern, durchsichtigen, seidigen Tüchern, die es gewöhnt sind, hinter Motorhauben zu flattern, zum Nebenzug nach Rye. Hallo, wie geht's deiner Schwiegermutter? Ein großer, weißhaariger, rotwangiger Mensch mit einem weißen Schnurrbart hinkte Tietjens hinterher, der gerade seine riesige Tasche aus der Karre des Dienstmannes hob. Er schlug dem jungen Mann auf die Schulter. Lady Claude lässt nach ihr fragen. Du sollst heute Abend vorbeischauen, soll ich dir ausrichten, falls du auf dem Weg nach Rye sein solltest. Tietjens sagte, Hallo General, und fügte hinzu, es geht ihr viel besser, fast wiederhergestellt. Ich werde wohl rüberfahren, um meine Frau zu holen. Sind beide in Lobscheid. Ist ein deutscher Kurort. Recht so. Der General sagte, recht so. Ist nicht gut, für einen jungen Mann allein zu sein. Küss mir Silvias Fingerspitzen. Ist die einzig richtige für dich, du Glückspilz. Tietjens bekam den Zug nach Rye nur deshalb, weil er neben ihm entlang rannte, seine riesige Tasche durchs Waggonfenster schleuderte und sich aufs Trittbrett schwang. McMaster stellte sich vor, wie der halbe Bahnhof zurückbleiben geschrien hätte, wenn er dies versucht hätte. Da es sich aber um Tietjens handelte, galoppierte ein Bahnhofsvorsteher hinter ihm her, um ihn mit einem sportlichen Grinsen zu verabschieden. Den haben Sie doch gut gefangen, Sir! Man befand sich in einer Grafschaft, in der Cricket großgeschrieben wurde. Wahrlich, zitierte McMaster für sich, jedem geben die Götter das eine. Der eine herrscht, der andere hütet Schweine. Zurückbleiben! Bleiben Sie zurück! One, two! Two, three! Bleiben Sie zurück! Zurückbleiben! Left, right! Right, left! Gut gefangen, Sir! Den haben Sie noch gut gefangen! One, two! Two, three! Right, left! Einer herrscht! Bleiben Sie zurück. One, two. Two, three. Der andere hütet Schweine. Einer herrscht. Zurückbleiben. One, two. Two, three. Der andere hütet Schweine. Zurückbleiben. Silvia! Eine Tür öffnete sich in die Düsternis. Und Licht aus einem anderen Raum leuchtete hinter einer hohen Gestalt, deren eine Hand auf der Türklinke lag. Silvia? Unglaublich hochgewachsen, leicht gebaut, langsam in ihren Bewegungen, trug Silvia Tietjens ihr rötlich schimmerndes, sehr blondes Haar in großen Tressen, die ihre Ohren bedeckten. Silvia, komm herein. Auf dem vollkommen regelmäßigen Oval ihres Gesichts lag ein Ausdruck jungfräulichen Desinteresses, wie es eine Dekade zuvor die eleganten Pariser Kurtisanen zur Schau getragen hatten. Ich bin mit den Männern fertig, Mutter. Hast du nicht einmal, als du noch jung warst, gesagt, dass du mit den Männern fertig bist? Mrs. Satterthwaite sagte, das habe ich. Und? Hast du dich daran gehalten? Das habe ich. Und kannst du dir das auch für mich vorstellen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Du liebe Zeit, sagte Silvia. Du liebe Zeit. Und da sie den Vorzug hatte, überall hingehen zu können, wo es ihr beliebte, und sofort alle Männer zu ihren Füßen zu haben, war sie der Ansicht, es sei nicht notwendig, ihren Gesichtsausdruck zu verändern oder ihm mehr von jener Lebendigkeit einzuhauchen, die das Wahrzeichen der gewöhnlicheren Schönheiten des frühen 20. Jahrhunderts war. Pater Conzert, Sie und Mutter sitzen hier zusammen und schmieden Pläne, wie Sie diesem Ochsen das Leben erträglich machen könnten. Mein Gatte ist widerwärtig. Ein aufgedunsenes Tier. Aber was soll's? Es wird Ihnen nicht gelingen. Sie schwebte durch den Raum mit einem aus mehreren Blättern bestehenden Telegramm. Und kurzsichtig wie er war, hielt es Pater Conzert zum Lesen dicht an eine der Kerzen. Akzeptiere Wiederaufnahme, Joch, aber nur zu strengen Bedingungen. Akzeptiere Wiederaufnahme, Joch. Ganz schlecht ist das. Was soll das heißen, besonders? Was soll das heißen? Das muss doch ein B sein. Besonders betreffend Kind. Verringern Haushalt. Unsere Position ist lächerlich. Vereinbarungen neu treffen im alleinigen Interesse des Kindes. Wohnung statt Haus. Unterhaltskosten minimal. Bin vorbereitet, Amt zu quittieren. Kind verbleibt bei Schwester Effi. Beide können besuchen. Denke selbst, am Dienstag nachzukommen. Komme Donnerstag in Lobscheid an. Diskussion Donnerstag allein beschränkt, Komma, unterstrichen, auf Angelegenheiten. Warum glauben Sie, dass er diese Unmenge Geld für ein Telegramm ausgegeben hat? Vom Teetablett kam ein leises Klirren und drei Zuckerstückchen fielen zu Boden. Mrs. Teachens zischte vor Ärger. Ich will's Ihnen erklären, sagte Sylvia, warum er das Telegramm geschickt hat. Weil er uns seine langweilige Vorstellung des englischen Gentleman geben will, die ich immer so verabscheut habe. Einen Brief würde er nicht schreiben, weil er ihn beginnen müsste mit »Liebe Sylvia« und schließen mit »Aufrichtig dein« oder »Aufrichtig« oder »Herzlich«. Er ist genau diese Sorte von pingeligem Depp. Montag kabel ich ihm. Jawohl. Und sonst nichts. »Und warum«, fragte der Pater, »wollen Sie ihm ein vulgäres Wort telegrafieren, das Sie sonst nie verwenden?« »Ich weiß nicht«, sagte Sylvia. »Es ist ja nur ein Wort. Kostet nur 50 Pfennig. Ich mache mir wirklich keine Hoffnung, damit seine pompöse Selbstzufriedenheit zu erschüttern. Hört mal zu, ihr zwei. Als ich hereinkam, habe ich mir vorgenommen, still da zu sitzen und mir die Leviten lesen zu lassen.« Zuerst einmal, hob sie erneut und mit Nachdruck an, habt ihr mir die ganze Litanei mit den Unzulänglichkeiten des Alters erspart. »Man wird mager. Die Haut wird blass, die Zähne treten hervor. Und dann kommt die Langeweile. Man ist gelangweilt. Gelangweilt. Sie hätten mir gern davon erzählt, Vater, dass man sich gegen die Langeweile und die langen hervorstehenden Zähne durch Gatten- und Kindesliebe versichern kann. Die Familiennummer eben. Ich glaube daran. Ich glaube sogar sehr daran. Es ist nur so, dass ich meinen Gatten hasse. Und ich hasse. Ich hasse auch mein Kind. Sie holte Luft. Sie wollen wissen, warum ich meinen Mann hasse? Ich kann's Ihnen genau sagen. Ich hasse ihn wegen seiner glatten, dummen Immoralität. Was immer er äußert. Es bringt mich so weit, dass ich ihm am liebsten gegen meinen Willen. Ich schwör's Ihnen. Es ist so. Am liebsten ein Messer in den Leib stechen möchte. Und dabei kann ich ihm kein einziges Mal nachweisen, nie, dass er im Unrecht wäre. Nicht einmal bei den einfachsten Dingen. Stattdessen kann ich ihm wehtun. Sylvia reckte sich auf dem Sofa in die Höhe und erstarrte über ihren Röcken wie eine Schlange über ihrem zusammengerollten Leib. Sie war sehr bleich. Ihre Augen hatten einen Stirnblick. »Etwas wird mir bleiben, worauf ich mich freuen kann«, sagte sie. »Ich werde mich an der Seite dieses Mannes einrichten. Tugendhaft sein, wie eine Frau nur sein kann. Zwar werde ich mich zu Tode langweilen für den Rest meines Lebens, doch eine Abwechslung wird es geben. Ich verstehe mich darauf, diesen Mann zu quälen. Und das werde ich. Können Sie sich vorstellen, wie? Indem ich das Kind verderbe.« Pater Conzert steckte die Hand unter seinen Rockschoß. »Sylvia Teachens, in meiner Pistolentasche habe ich eine kleine Flasche mit Weihwasser.« »Wie wär's, wenn ich zwei Tropfen davon auf sie sprengte und riefe, exorciso te ashtarot in nomine. Gehen Sie, ich befehle es Ihnen. Gehen Sie und bitten Sie ein paar gegrüßet, seist du Maria. Sie haben es nötig. In meiner Gegenwart werden Sie nicht damit drohen, ein kleines Kind verderben zu wollen. Ich hasse ihn. Er bringt mich so weit. So weit, dass ich ihm up and down, down and up ein Messer in den Leib stechen möchte. Wehtun, wehtun. Left, right, right, left. Quälen diesen Mann, quälen, indem ich das Kind verderbe. Beten Sie. One, two, gegrüßet seist du, Maria. Obwohl Christopher Tietjens Golf ebenso hasste wie jede andere Beschäftigung kompetitiver Art, konnte er sich völlig in die Mathematik von Flugbahnen vertiefen, wenn er McMaster auf einem seiner Ausflüge begleitete, die dieser gelegentlich unternahm, um in Übung zu bleiben. McMaster kam jetzt zu Tietjens und fragte mit tonloser Stimme: Hast du dieses Telegramm wirklich abgeschickt, Chrissy? Ja. Ja, es dürfte inzwischen in Deutschland angekommen sein. Tietjens begleitete McMaster, weil er es gut fand, dass es eine Betätigung gab, in der sein Freund ihn unzweifelhaft übertraf, denn es war langweilig, sonst immer besser zu sein als dieser Bursche. Aber er bedingte sich aus, dass sie an Wochenenden, an denen sie Golf spielten, drei verschiedene und wenn möglich ihnen noch nicht bekannte Plätze aufsuchten. Dann interessierte er sich dafür, wie die Kurse ausgelegt waren, und erwarb sich dadurch eine außerordentliche Kennerschaft von Golfanlagen, stellte abstruse Berechnungen über die Flugbewegung von Bällen an, die von gewölbten Schlägerköpfen abgeschlagen werden, oder über das Moment, das dieser oder jener Muskel ausübt, oder über die Theorien des Dralls. Er hatte gerade einige Notizen überprüft, die er sich zu anderen Schlägen mit dem Meschi gemacht hatte, das Notizbuch in seine Tasche gesteckt und hob, ganz langsam, seinen Meschi auf halbe Höhe für einen Orientierungsschlag. Tietjens spürte, dass jemand mit etwas zu kleinen Lungen, schwer atmend, neben ihm stand und ihn beobachtete. Und tatsächlich konnte er unter dem Schild seiner Mütze die Spitzen eines Paars weißer Knabenstrandschuhe erkennen. Hören Sie, tut mir leid, wenn ich Ihnen den Schlag verderbe. Gehen Sie und sorgen Sie dafür, dass man Gertie nichts antut. Eine hellhäutige junge Frau mit starrem, finsterem Blick zeigte zurück in die Dünen. Ich habe sie verloren. Gertie! Lauf, Gertie! Tietjens sagte, sie haben demonstriert. Natürlich haben wir. Und natürlich sind Sie aus Prinzip dagegen. Da wurde es lauter. Oben auf einer hohen Düne stand der Polizist. Er fuchtelte wie eine Windmühle mit den Armen und schrie: Halt! Aber Sie werden es trotzdem nicht zulassen, dass ein Mann sich an einem Mädchen vergreift. Neben ihm und hinter ihm wurden, langsam auftauchend, die Köpfe der anderen sichtbar. Wuhu! Stehen Sie nicht herum und sagen mir, ich hätte es doch wissen müssen. Alle schrien. Eine regelrechte Rattenjagd, sagte das Mädchen. Sie ließ Befriedigung erkennen. Ich bin allen davongelaufen, aber Gertie kann nicht rennen. Sehr eindringlich sagte sie, kommen Sie jetzt mit. Sie können Gertie einfach nicht diesen Wüstlingen überlassen. Sie sind betrunken. Tietjens sagte, dann ziehen Sie mal Leine. Ich kümmere mich um Gertie. Nein, ich gehe mit Ihnen. Tietjens hob seinen Sack auf. Ach, wollen Sie etwa ins Gefängnis? Verschwinden Sie! Der Polizist stieg, vorsichtig, in einer Diagonale von einem konischen Sandhügel herab. Los, verschwinden Sie. Eine kleine junge Frau, ausschließlich mit sich selbst beschäftigt wie eine gehetzte Ratte, kam hinter einem grünen Hügel hervor. Sie trug einen schwarzen Rock, der voller Sand war, denn sie war eben die Düne herabgekullert. Darüber hatte sie eine grau-schwarz gestreifte Seidenbluse an, deren eine Schulter vollständig abgerissen war. Zieht die Hure aus! Wuhu! Zieht die Hure splitternackt aus! Hinter Tietjens rief das Mädchen. Komm mit, Gertie! Durchhalten! Es ist nur noch bis da drüben! Der Polizist, dessen Gesicht rot wie ein frisch gesottener Hummer war, schleppte sich freudlos auf die beiden Mädchen zu, die in Richtung eines Grabens trotteten. Eine Hand, die ebenfalls rot war, hielt er ausgestreckt vor sich hin. Oh, ich kann nicht mehr. Mein Herz. Tietjens war zu erschöpft, um noch denken oder schreien zu können. Er ließ die Schläger von der Schulter gleiten und warf, als schleudere er seinen Golfsack auf einen Gepäckwagen, sein ganzes Zeug dem Polizisten zwischen die schreitenden Füße. Der Mann, der keinen nennenswerten Schwung hatte, kippte nach vorn auf Hände und Knie. »Ungeschickt von mir«, sagte Tietjens. »Ich hoffe nur, Sie haben sich nicht verletzt.« Aus seiner Brusttasche holte er ein abgerundetes silbernes Flakon hervor. Der Polizist war zutiefst froh darüber, dass er einfach still dasitzen konnte, ohne sich dadurch zu diskreditieren. »Haben Sie sich nicht verletzt?« »Durchgeschüttelt, aber nur ein bisschen. Ginge jedem so.« Damit entledigte er sich jeder weiteren Verantwortung und fing an, aufmerksam die Bajonettverriegelung des Flakondeckels zu untersuchen. Das graumäusige Mädchen balancierte bereits zitternd auf einer Planke über dem Wassergraben. »Halt!« Das andere nahm ihn mit einem Sprung hoch durch die Luft und auf die Füße. »Halt, ihr kleinen Teufel!« Vollkommen professionell. »Verdammt!« Sobald das andere Mädchen von der Planke herunter war, war sie auch schon auf den Knien und zog sie zu sich heran. Sie warf die Planke ins Gras. »Ihr werdet den Umweg über die Eisenbahnbrücke über den Camber machen müssen.« Und wir werden dann schon in Folkestone sein. Wir haben nämlich Fahrräder. Keiner zeigte eine Neigung, den Sprung zu riskieren. Auf dem Grund des Grabens lag 9 Fuß tiefer Schlamm. »Warum geben Sie den Frauen kein Stimmrecht?«, fragte das Mädchen. »Solange Sie es nicht tun, wird es zu einer Menge Störungen kommen bei Ihrem ewigen Golf. Und was soll dann aus der Volksgesundheit werden?« Tietjens wanderte jetzt langsam auf dem Kurs entlang, fand seinen Ball, schlug sorgfältig ab und stellte fest, dass der Ball einige Fuß weniger von einer gedachten geraden Linie nach rechts abwich, als er erwartet hatte. Er versuchte den Schlag noch einmal, erzielte dasselbe Ergebnis und übertrug seine Beobachtungen in eine Tabelle in seinem Notizbuch. Langsam schlenderte er zurück zum Clubhaus. Zum ersten Mal in 4 Monaten fühlte er sich zufrieden. Er verbrachte einen langen, stillen, zurückgezogenen Nachmittag. Im Umkleideraum zwischen Spinden, alten Mänteln und Waschbecken aus Steinzeug, eingelassen in gescheuertes Holz, traf er General Campion an. »Du bist das verdammt Letzte«, rief er aus. »Also, was habe ich getan?« »Ich habe diesen Mädchen geholfen zu entkommen.« »Mehr nicht, oder? Das habe ich getan.« »Sie wollten sie nicht fangen und der Polizist auch nicht. Niemand.« »Nein.« »Also, was ist los?« »Hast du vergessen, dass du ein junger, verheirateter Mann bist?« sagte der General. »Ich mache mir verdammt nochmal Sorgen. Ich bin, zum Teufel nochmal, der älteste Freund deines Vaters.« Der General sah müde und traurig aus im Licht, das durch die vom Sand angerauten, aufgeschliffenen Fenster fiel. »Hat dieses Schürzchen zu dir gehört?« »Hattest du das mit ihr abgesprochen?« »Ich nehme an, dass du offiziell die Frau aus dem Spiel lassen möchtest. Aber wenn es sich bei der Frau, die zwischen dich und Sylvia getreten ist, die dein Heim zugrunde gerichtet hat. Denn das ist doch der Fall, verdammt nochmal. Um die kleine Miss Wenop handeln sollte. Dieses kleine Weibsbild ist... Jedenfalls war sie das. Grundehrlich. Bin sicher, dass du besser Bescheid weißt als ich. Natürlich weiß man nie, was passiert, wenn sie einmal unter die wilden Frauen fallen. Man sagt, alle seien sie Huren. Bitte verzeih. Ist Miss Wenop, fragte Tietjens, das Mädchen, das demonstriert hat? Gib sie zurück, Chrissy. Ihr Vater war ein enger Freund deines Vaters. Oder dein Vater war zumindest ein großer Bewunderer von ihm. Hör zu, mein Junge. So sind wir Männer nun mal, weiß ich ja. Immer vor Droschken, Taxis, Telegramme. Und dann noch dieses Mädchen. Ein richtiger, na wie heißt er schon, ein richtiger Dreifuß. Komm mit und trink einen Gin. Die einzig richtige Antwort auf diese ganzen verdammten Probleme. Huren. Alle Huren. 1, 2, 2, 3. Hattest du das mit ihr abgesprochen? Up and down. Down and up. Die kleine Wenop. Dieses kleine Weibsbild. 1, 2, 2, 3. Man sagt, alle seien sie Huren. Man weiß nie, was passiert, wenn sie unter die wilden Frauen fallen. Bitte verzeih. Huren. Alle Huren. Droschken, Taxi, Telegramme. Up and down, down and up. So sind wir Männer. One, two, two. In einer Glasschale arrangierte Mrs. Duschman ein paar winzige Blüten, die auf dem Wasser schwammen. Sie bildeten auf der Frühstückstafel gewissermaßen ein Mosaikband inmitten silberner Warmhalteschalen, silberner Tafelaufsätze, auf denen sich Pyramiden aus Pfirsichen türmten, und großer silberner Rosenschalen mit Rosen gefüllt, die sich auf das damastene Tafeltuch neigten. »Frauen müssen sich gegenseitig den Rücken stärken in diesen Tagen«, sagte Valentine Wenop. »Ich hätte dich doch jetzt nicht alleine lassen können, nachdem ich Gott weiß, wie lange schon samstags bei dir gefrühstückt habe.« Die Stühle, längs der Tafel aufgestellt, die für 8 Personen gedeckt war, hatten die zierlichen, spinnenartigen Mahagonilehnen von Chippendale. Auf der goldfarbenen Mahagoni-Anrichte, hinter der an Messingstangen grüne Seidenvorhänge hingen, präsentierten sich ein gewaltiger panierter Schinken und noch mehr Pfirsiche auf einem Tafelaufsatz. »Ich bin wirklich unendlich dankbar für deine moralische Unterstützung, Valentine. Vielleicht hätte ich diesen Morgen besser nicht riskieren sollen.« Mrs. Duschman eilte zu Miss Wenop, nahm ihre Hände und küsste sie zuerst auf die linke und dann die rechte Wange. »Oh, Valentine«, sagte sie. »Du bist deine Heldin, Valentine. Du bist deine Heldin. Und das mit gerade 22. Kommt da nicht das Automobil?« Aber es war nicht das Automobil, das da kam. Und Miss Wenop sagte, »Oh nein, ich bin keine Heldin.« »Ich habe versucht, den Minister anzusprechen. Konnte ich einfach nicht. Ich hüpfte nur von einem Bein aufs andere und habe Wahlrecht für Frauen gestammelt.« »Kaltblütig einen einzelnen Mann ansprechen? Das kann ich nicht.« »Natürlich, später habe ich so einen fetten Golfidioten mit hervorquellenden Augen angesprochen, um ihn dazu zu bringen, dass er Gertie rettet. Aber das war was anderes.« »Ach, Val. Ich glaube, dass der wahre Platz der Frau an der Seite ihres Gatten ist.« »Ich bin eine altmodische Frau.« Miss Wenop wich zurück. »Also, Edie, nein, bitte«, sagte sie. »Wenn du das glaubst, dann bist du gegen uns. Lauf nicht mit dem Hasen und jage mit den Hunden. Das ist wirklich dein Problem. Auch ich hasse Handgreiflichkeiten. Schau dir doch die elende, drüsenkranke Gertie an, die sich oben in unserem Speicher versteckt. Die hat die ganze letzte Nacht geheult, aber die war keine Sekunde lang hasenfüßig. Aber ich habe dauernd Angst. Jeden Augenblick könnte die Polizei kommen, um mich abzuholen.« »Hier entlang!« Eine gewaltige Stimme hatte gebrüllt. »Hier entlang! Kommen Sie!« Miss Wenop schrie auf. »Hier werden die Damen sein! Hier entlang!« Mr. Horsley, die Nummer 2 von Mr. Duschmans Kuraten, brüllte 4 oder 5 Wörter, rief dann ein T-Hai dazwischen, brüllte ein weiteres Mal 4 oder 5 Wörter. »Ein Belagerungszustand, T-Hai!« Und legte erneut sein T-Hai ein. »Hier entlang, meine Damen, T-Hai!« An diesem Morgen hatte er, als einer der Bewohner des Hauses, die Herren Teachins und McMaster in den Frühstücksraum zu geleiten. »Wir leben in einem richtigen Belagerungszustand.« Er brüllte und kicherte abwechselnd. Es stellte sich heraus, dass am Abend zuvor wohl mehr als ein halbes Dutzend der jungen Leute, die in Mountby diniert hatten, auf Motorrädern und mit bleiverstärkten Stöcken die schmalen Sträßchen durchkämmt hatten auf der Suche nach Suffragetten. Das Land war kampfbereit. Bis daraus eine erzählte Geschichte wurde mit allen dazugehörigen Überlegungen, Abschweifungen und Wiederholungen, bedurfte es einiger Zeit, so dass Teachins und Miss Wenop Gelegenheit fanden, sich gegenseitig anzustarren. Miss Wenop befürchtete ganz offenkundig, dass dieser große, ungeschlachte, ungewöhnlich aussehende Mann sie jetzt, nachdem er sie wiedergefunden hatte, der Polizei übergeben werde. Und neben den Gedanken, als Kriminelle zu gelten, und auch neben der Stimme von Hochwürden Horsley, kam ihr die eigentümliche Idee, dass sein Harris-Tweed sehr gut zu ihrem Rock passte und dass sie froh darüber war, eine saubere, cremefarbene Seidenbluse zu tragen und nicht eine rosa gestreifte aus Baumwolle. In der vorangegangenen Nacht hatte sich Teachins allerlei Gedanken über diese junge Frau gemacht. General Campion hatte sie ihm als Maîtresse en titre zugeordnet. Beim Zeus, sagte Teachins bei sich. Es ist wahr. Was für eine hübsche kleine Mätresse gäbe sie doch ab. Wer ist McMaster? McMaster? Sind Sie Mr. McMaster? Nein, Sie. Ich will es wissen. Sofort will ich wissen, wer Mr. McMaster ist. Ah, Sie müssen es sein. Mr. McMaster, sind Sie es? Mr. McMaster, der große Kritiker. Ich werde diesen Raum nicht eher verlassen, als bis ich McMaster gefunden habe. McMaster, zeigen Sie sich. Eine stark gerötete, rundwangige, etwa 45 Jahre alte Dame mit angenehmen Augen, gut gekleidet im Schwarz noch junger Witwenschaft, betrat ungestüm den Raum. Sind Sie Mr. McMaster? Nein, dann müssen Sie es sein. Und zu McMaster sagte sie, am Donnerstag in einer Woche wird mein neues Buch erscheinen. Oh, Mr. McMaster. Sie werden es bestimmt nützlich finden, wenn Sie etwas über mein neues Buch erfahren. Mrs. Dushman, die sich nun neben McMaster an den Tisch setzte und den Blick auf eine kleine Tür in der Ecke einer vertäfelten Wand geheftet hielt, wurde Opfer einer sie jählings überwältigenden Anwandlung von Sorge. Es war vielleicht nicht gut, Mr. McMaster, Sie zu bitten, den weiten Weg hierher auf sich zu nehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie von meinem Gatten gar nichts erfahren. Sie stockte und wurde unsicher. Es war immerhin möglich, dass gar nichts passierte. An 2 von 7 Samstagen passierte tatsächlich nichts. Dann wäre es unnötig gewesen, etwas zu offenbaren. Dieses mitfühlende Wesen würde wieder aus ihrem Leben treten können, in der Gewissheit, nicht wie er sonst hätte befürchten mögen, ein Fleck auf der Tafel ihrer Erinnerung zu sein. Doch McMaster sagte, »O teure Dame«, und es berührte sie, als charmant so angeredet zu werden. »Man versteht ja, man ist gewiss darin geübt und gewöhnt zu verstehen, dass diese großen Gelehrten, diese im Geiste abwesenden Cognoscenti...« Mrs. Dushman stieß aus tiefster Brust ein A der Erleichterung aus. McMaster hatte genau die richtigen Worte gefunden. Heilbringende Wellen schienen sich von ihm auf sie zu übertragen. »Ja, so spricht dein Mann. Genau so.« Mit stahlblauer Krawatte, einem echt aussehenden Goldring. Ja, so sieht ein Mann aus. Wie lieblich die Rosen auf dem Tisch waren. Ihr Duft drang zu ihr. Post coitum tristis. Ist es das? Ist es das? Ihr wisst doch, was es bedeutet. Da hörte sie, fast ohne Empfindung, so groß war ihre Verwirrung, hinter ihrem Rücken die gefürchtete, hohe, raue Stimme. Die Stimme wiederholte die Worte und fügte zynisch hinzu, »Ihr wisst doch, was das bedeutet.« »Natürlich weiß ich, was das bedeutet. Das alles ist keine Offenbarung.« 4 Minuten zuvor hatte McMaster als einziger bemerkt, wie durch eine kleine, vertäfelte Tür, hinter der sich noch eine zweite aus grünem Bois befand, Hochwürden Mr. Dushman trat, dem ein Mann folgte, den auch McMaster sofort als Perry, den ehemaligen Preisboxer, erkannte. Augenblicklich fuhr es ihm durch den Kopf, um was für eine außergewöhnliche Verbindung es sich hier handelte. Es fuhr ihm außerdem durch den Kopf, wie ungewöhnlich es war, dass jemand, der so hinreißend gut aussehend war wie Mrs. Dushmans Gatte, in einer Kirche, die immer nach männlicher Schönheit dürstete, sich keine hohe Stellung erworben haben sollte. Mr. Dushman ist groß, außerordentlich groß, hat die für den Kleriker typische, leicht gebeugte Haltung, ein Gesicht aus Alabaster, sein graues Haar, gescheitelt in der Mitte, fällt hell in die hohe Stirn, sein Blick ist scharf, durchdringend, streng, seine Nase stark gebogen, von feiner Bildung, ist genau der richtige Mann, um einem himmelsstrebenden, prachtvollen Tempel zur Zierde zu gereichen, so wie Miss Dushman genau die richtige Frau ist, einem bischöflichen Salon die höhere Weihe zu geben. »Warum nur?« zuckte wie ein flinker Nadelstich ein Verdacht durch McMasters Hirn. »Warum nur? Ist er nicht wenigstens ein Dekan?« Mr. Dushman warf einen heimlichen Blick auf McMaster und schaute ihn dann fest mit glitzernden Augen an. »Guten Morgen, Doktor, doch, doch.« »Guten Morgen, Doktor.« Das Stethoskop sorgfältig im glänzenden Zylinder verstaut. Doch, doch. Und diesen in der Garderobe gelassen. Tietjens sagte zu sich, bei Gott, was macht der Perry von Bermondsey hier an seiner Seite? Ja, was macht eigentlich Perry hier? Leichtes Mittelgewicht. Der ist wahrscheinlich da, um Dushman abzuschleppen, wenn er gewalttätig wird. Der Preisboxer warf ihnen einen schnellen Blick des Wiedererkennens zu und einen anderen richtete er auf Mr. Dushmans Rücken, wobei er die Augenbrauen hochzog. McMaster, der ihn sehr gut kannte, weil Perry in Cambridge Teachens mal Boxunterricht erteilt hatte, war so, als hörte er ihn sagen: »Merkwürdige Veränderung, Sir. Behalten Sie Mr. Dushman im Auge.« »Und Ihr Freund?« »Auch ein Mediziner, alle komplett mit Stethoskop.« »Es bedarf natürlich zweier Mediziner, um zu zertifizieren. Der Irrsinn.« »Der Irrsinn!« Er hielt inne und stieß mit einem Ausdruck plötzlicher entstellender Wut Perrys Arm weg, der gerade unter seiner Nase eine Platte mit Schollenfilets auf den Tisch gleiten ließ. »Nimm diese Verführung zu den schmutzigen Lüsten.« »Nimm«, hob er mit donnernder Stimme zu schreien an. »Scholle!« »Ja, ja, so ist recht.« »Mit einem Hauch Niere hinterher. Noch eine.« »Ja.« »Grapefruit mit Sherry.« In geduldigem, bestimmten Ton sagte McMaster, es möge ihm erlaubt sein, sich vorzustellen. Er sei der McMaster, der mit Mr. Dushman bezüglich des Themas seiner kleinen Monographie korrespondiert habe. Mr. Dushman schaute ihn an, hart, mit wiedererwachter Aufmerksamkeit. »Ach ja, McMaster«, sagte er. »Ach ja, ein aufstrebender Kritiker zum Frühstück. Kein Medizinerpack. Vielleicht eine Spur hedonistisch, was?« »Und ja, Sie telegrafierten mir, Sie würden kommen.« Er schob sein Gesicht näher zu McMaster. »Wie müde Sie aussehen. Erschöpft, erschöpft. Die Blässe der Selbstbefleckung.« »Es ist alles in Ordnung«, sagte Teachens zu Mrs. Dushman. »McMaster wird großartig sein. Wir hatten in Cambridge einen Freund mit derselben Veranlagung wie Ihr Gatte. Und McMaster schaffte es, ihn durch jedes gesellschaftliche Ereignis zu steuern. Außerdem haben wir doch alle unsere guten Manieren.« »Keusch«, Keusch, rief Mr. Dushman aus. Er schaute McMaster aus gescheiten, doch verwirrten Augen an und schrie es heraus. »Post coitum tristia!« »Keusch, keusch!« »Die Trauer um den vergossenen Samen. Beachten Sie, welch eine Welt von Anspielungen liegt in diesem Wort.« Er blickte auf die üppigen Ausmaße seines Tafeltuchs. Es breitete sich vor seinen Augen aus wie unermesslich grasbedecktes Land, über das er hinweg galoppieren und wo er seine Gliedmaßen entspannen konnte, nach langer Gefangenschaft. Er schrie drei obszöne Wörter. »Post coitum tristia!« Mrs. Dushman schrie plötzlich auf. »Oh nein!« Mr. Dushman fuhr in religiösem Erweckungston fort. »Aber Keuschheit! So sehen wir das tief Versenkte in der Entfernung mit einem Blick. Und das Allerheiligste des geheimnisvollen Grundes steht offen.« »Ich glaube, wir werden heute noch ein Gewitter bekommen. Haben Sie die vielen winzigen Insekten bemerkt?« Perry, der Preisboxer, hatte zweimal seinen Herrn am Arm gepackt und gebrüllt, das Frühstück werde kalt. McMaster flüsterte zu Mrs. Dushman gewandt, er sollte etwas essen, so fließt das Blut aus dem Hirn. »Ich kann ihn zum Schweigen bringen, soll ich?« »Ja, ja. Alles soll mir recht sein. Das ist grauenvoll für Sie.« Er bemerkte Tränen, die einzeln auf ihren Wangen standen. Vorsichtig und mit leidenschaftlichem Zorn flüsterte er in das ihm hingehaltene haarige Ohr des Preisboxers: »Schaffen Sie ihn raus.« »Schlagen Sie ihm in die Niere, mit dem Daumen in die Niere, so kräftig Sie können, ohne dass Sie ihn sich dabei brechen.« Gerade deklamierte Mr. Dushman: »Die Klage der Frau des Knabenverführers Martialis 1143. Ich wollte sagen, auch ich nach meiner Ehe schließ...« Mr. Dushman begann mit den Armen zu rudern, hielt inne und schaute von einem verständnislosen Gesicht ins andere. Er glaubte, eben habe ihn der Blitz Gottes, seinen unwürdigen Botschafter, getroffen. Mit einem nie gekannten Schmerz fiel er in seinen Armstuhl und blieb zusammengesunken sitzen. »Teuerste, es ist alles vorbei. Dessen kann ich Sie versichern. Es ist ein wissenschaftlich beschriebener nervlicher Gegenreiz.« Im Raum schienen leise Echos des ausgeklungenen Festes wiederzuhallen. McMaster und Mrs. Dushman blickten sich an, mit wachsamen und sehnsüchtigen Augen. »Es ist so schrecklich, dass ich jetzt gehen muss. Eine Verabredung.« Sie sagte, ja, ich weiß. In einer Aufwallung aus Mitleid und Tränen berührten sich ihre Lippen. Er zog den Mund zurück. »Ich muss dich heute Abend sehen.« Sie flüsterte, ja. »Ich werde mir wahnsinnige Sorgen um dich machen.« »Ja, in der Eibenallee. Ihre Augen waren geschlossen. Mit wilder Heftigkeit presste sie ihren Körper in den seinen.« »Du bist der erste Mann.« »Ich werde für immer der Einzige sein.« McMaster ging die hohen Stufen hinunter zum Wagen, der in der Sommersonne blitzte. Leuchtend standen die Rosen über dem vollkommen ebenmäßigen Rasen. Seine Absätze trafen auf den Stein mit dem harten Tritt eines Eroberers. Er hätte laut schreien können. Christian! Up and down, down and up, up and down, down and up. Keusch, keusch. Up and down, down and up, up and down, down and up. Keusch. T-High. One, two, two, three. Ah, T-High. Post. Coitum, Tristia, Tristia. T-High, one, two, two, three. Um den vergossenen Samen. Trauer, ja, Trauer. T-High, one, two, two, three. Du bist der erste Mann, du bist der erste Mann, du bist der erste Mann. Tristia. Sieh den alten John Peel. Mit dem Mantel so grau. Sieh den alten John Peel. Sieh den alten John Peel. Im Morgentau. Mit dem Mantel so grau. One, two. Two, three. England. One. Das ist England. Two. Ein Mann, two, und ein Mädchen. Three. England. Goldammer. Gartengrasmücke. Kirche. Staat. Armee. Verrottet. Alles verrottet. Sieh den alten John Peel mit dem Mantel so grau. Sieh den alten John Peel. Im Morgentau. Als Valentine Vennop von dem hohen Tritt des Dogcart auf die Erde sprang, verschwand sie, völlig im Nebel. Sie war vollständig verschwunden, als wenn sie in tiefes Wasser gefallen wäre, oder Schnee, oder durch Seidenpapier. Auf jeden Fall aber plötzlicher. Passen Sie auf, wo Sie hinspringen! Ist alles in Ordnung? Machen Sie zwischendurch irgendein Geräusch! Oh, es ist unheimlich hier unten. Und die Lampe taugt überhaupt nichts. Sie ist fast aus. Wo sind Sie? Es wäre mir recht, wenn Sie ein Geräusch machen könnten. Hier unten ist es einsam. Und möglicherweise gefährlich. Auf beiden Seiten der Straße könnte es Deiche geben. Dem Mond gegenüber hingen ein paar wie hingeschmierte Wolken. Sieh den alten John Peel, den Mantel so. Rosa auf der Unterseite, purpurn oben vor dem bleicheren, matteren Blau des durchsichtigen Himmels. Sieh den alten John Peel, im Morgen. Das Absurde aber war dieser Nebel. Er schien sich von Tietjens Hand ausgehend zu verbreiten, absolut eben, absolut silbern, ins Unendliche, in alle Richtungen. In großer Entfernung tauchten zu seiner Rechten Gruppen schwarzer Baumgestalten auf, es gab deren vier, genau wie Koralleneilande auf einer silbernen See. Er kam um den idiotischen Vergleich nicht herum, es gab keinen anderen. Dieses Mädchen da unten? Das einzige intelligente Lebewesen, dem ich hier begegnet bin. Manchmal etwas geradeaus in ihrer Art. Nicht immer sattelfest im logischen Denken, aber sehr intelligent. Gibt es sie noch? Wo sind Sie? Oh, jetzt bin ich gegen das Pferd gelaufen. Beeilen Sie sich. Haben Sie was gefunden? Alles in Ordnung. Ich versuch's jetzt auf der anderen Seite. Hier ist ein Wegweiser. Fahren Sie mal näher ran. Also wir sind jetzt 13 Meilen von einem Ort namens Breed entfernt. 11¼ von einem Ort, dessen Namen ich nicht lesen kann. Und 6¾ Meilen von einem Ort, der Adelmir oder so ähnlich heißt. Ach, dann war das ja doch Grandfathers Wantways, verkündete sie. Da kenne ich mich gut aus. Es heißt Grandfathers, weil früher ein alter Mann namens Grandpa Finn dort zu sitzen pflegte. Verkaufte aus einem Korb Haferküchlein an die Kutschen. Wo sind Sie? Ich komme wieder rauf. Gespannt schaute Teachins auf die Stelle, wo sie wieder auftauchen musste. Ihre Otterfellmütze trug einen Besatz aus Tauperlen. Tauperlen hingen auch in ihrem Haar darunter. Sie kletterte etwas ungeschickt herauf. Vorsichtig! Und ihre Augen glitzerten vor Freude. Packen Sie meinen Ärmel! Noch ehe sie ganz oben war, hätte er sie beinahe geküsst. Beinahe. Eine fast unwiderstehliche, plötzliche Regung. Was ist los? Die Sonne! Das ist der Tag. Der längste Tag hat begonnen. Und der morgige ist genauso lang. Sommersonnenwende oder etwa nicht. Danach werden die Tage bis zum Winter immer kürzer. Aber morgen wird noch genauso lange Tag sein. Ich bin so froh. Sie schaute ihn lange an. So schrecklich hässlich sind Sie eigentlich gar nicht. Oh, wir sind fast zu Hause. Genau oberhalb von Mountby. Da ist die Zufahrt nach Mountby. Zum Teufel mit Mountby, rief Teachins grob. Mir wäre lieber, wir wären nie in seine Nähe gekommen. Hier! Er gab dem Pferd die Peitsche, worauf es sofort in Trab fiel. Plötzlich klangen die Hufe laut. In nicht einmal 10 Yards Entfernung erblickte Teachins ein Teetablett, das heißt die Unterseite eines schwarz lackierten Teetabletts, das ihm auf einer mathematisch geraden Linie entgegenglitt, soeben aus dem Nebel auftauchend. Er schrie wie ein Wahnsinniger und das Blut schoss ihm in den Kopf. Sein Schrei wurde übertönt vom Schrei des Pferdes, das er noch nach links gerissen hatte. Das Kart stellte sich auf, das Pferd bäumte sich mit Kopf und Schultern aus dem Nebel, schlug die Vorderläufe in die Luft. Dann gab es einen Krach und ein Scheppern, wie von 20 Teetabletts zusammen. Sie schienen am Kotflügel des unsichtbaren Automobils entlang zu schrammen. Das Pferd ging durch, rannte wie der Teufel. Halt! Halt, zum Teufel! Armes Vieh! Er verstärkte den Druck. Halt! Halt! Anhalten! Das Mädchen fiel aus der Kutsche. Vorsicht! Valentine! Nein, es war ein Sprung. Halt! Nach vorne, zum Kopf des Tieres. Er warf seinen Kopf hoch. Fast riss es sie von den Füßen. Sie fasste die Trense. Steh! Bleib stehen! Er sagte, das Pferd hatte eine Schnittwunde. Ruhig. Ganz ruhig. Ihr Gesicht ist weiß wie ein kleiner Blanc-Manger. Blutet heftig. Sie haben einen weißen Unterrock. In Streifenreißen? Ja. Zitternd, mit geblähten Nüstern, schaute das Pferd nach unten auf das Blut, das von dem Bein neben Tietchens herab in eine Pfütze floss. Ein kleines, geschlossenes Automobil mit zerbeulten Kotflügeln, beinahe geräuschlos, in glänzendem schwarzem Lack. Das gottverdammte Ding, es fuhr an ihnen vorbei, hielt 10 Yards weiter unten an. Ein General. In vollem Lametta. Weiße Federn, 90 Orden, scharlachroter Mantel, schwarze Hosen mit roten Streifen, Sporen auch noch. Du lieber Gott, der General. Was zum Teufel fällt dir ein, morgens um 5 in unserer Auffahrt einzubiegen? Das Pferd senkte den Kopf und schnupperte an Teachins Hand. Was soll ich Claudine erzählen? Ich glaube, sie hat das Mädchen gesehen. Ich werde ihr sagen, dass du auf dem Weg nach Pet warst. zur Frühkommunion in Duschmenskirche. Ja, ja, tun Sie das. Wenn Sie nicht nur Pferdeschlechter, sondern auch noch blasphemisch sein wollen, bitte. Aber für das Pferd werden Sie zahlen müssen. Einen Teufel werde ich tun, brüllte der General. Und ich sage dir nochmal, du bist in meiner Auffahrt gefahren. Teachens richtete sich auf, um das Pferd zu betrachten. Machen Sie, was Sie wollen, sagte er. Aber wenn Sie durch Rye kommen, schicken Sie mir die Pferdeambulanz des Tierarztes. Vergessen Sie das nicht. Der General drückte das Heft seines Säbels an sich, um zu verhindern, dass er zwischen seine langen, schwarzen, scharlachrot gestreiften Beine geriet, rannte zum Wagen und schob seine federbuschgekrönte schwarze Kopfzieher durch den Schlag. Er winkte Teachens zu. Ich schicke die Ambulanz. Das Mädchen hüpfte über die Hecke, kletterte gut gelaunt herab. Das war's. Mein guter Ruf ist dahin. Miss Wenops Arm lag auf seiner Schulter. Als die Droschke kam, zog das Mädchen den Arm zurück. Du bringst sofort Miss Wenop nach Hause, sagte Teachens zum Kutscher. Sie muss sich um das Frühstück für ihre Mutter kümmern. Ich lasse das Pferd nicht allein, bis der Abdeckerwagen da ist. Immer der Gentleman. Der Droschkenkutscher tippte mit der Peitsche an seinen grün speckigen Hut. Ein barmherziger Mann ist barmherzig zu seinem Tier. Aber ich würde für kein Tier meine Holzhütte verlassen oder aufs Frühstück verzichten. Ja! Die Götter bescheiden jedem sein Los, seine Pflicht. Manche gehen durchs Hauptportal und manche tun's nicht. Jawohl, sagte er mit belegter Stimme. Dann rumpelte der Wagen um die Kurve. Das Ende der Paraden von Ford Madox Ford. Aus dem Englischen von Joachim Utz. Manche tun es nicht. Erster Teil. Erzähler Jens Harzer. Christopher Teachens, Felix Göser. Sylvia Teachens, Bibiana Beglau. McMaster, Stefan Merki. Mrs. Satterthwaite, Wiebke Puls. Pater Consett, Stefan Wilkening. General Campion, Manfred Zapatka. Valentine Wenop, Anna Drexler. Mrs. Wenop, Caroline Ebner. Mrs. Duschmann, Jeanette Spasowa. Hochwürden Duschmann, Wolfram Koch. Kutscher, Bovo Habdank. Polizist, Oliver Nägele. Mann, Franz Petzold. Mr. Horsley, Stephen Scharf. Ton und Technik, Markus Huber, Fabian Zweck und Andreas Meinetzberger. Regieassistenz, Katrin Herm, Stefanie Ramp. Bearbeitung, Musik und Regie, Klaus Buhlert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Herbert Kapfer.